Ja, einer meiner ältesten Freunde ist eigentlich Schappi, Peter Mawerzinek. Den habe ich 88 kennengelernt, glaube ich. Und wir haben dann als Performance-Künstler bei Freigang Firma und ich Funktionen richtig schön Blödsinn gemacht zwischen den Koryphäen der Underground-Punk-Musik. Und wir nannten uns dann irgendwann die Scharlatane. Und wir waren aber nie feste Bandmitglieder, weil das war uns zu langweilig und haben immer geswitcht. Jedes Wochenende sind wir mal bei der Firma mitgefahren, mit Trötsch und Tatjana. Mal sind wir mit den Resten von Freigang, die sich dann André und die Raketen nannten. Also wir waren dann die Raketen von André. Und ja, was haben wir da gemacht? Performance, frag mich. Also eine Nummer war irgendwie in Klopapier einwickeln wie so eine Mumie und sich dann freitanzen. Ich habe ja damals in der Druckerei gelernt. Und bin an Restrollen von Papier vom Neuen Deutschland rangekommen, die noch nicht bedruckt waren. Die mussten immer, wenn sie die Rollen durchlaufen lassen würden, das Ende, dann würde die Maschine verdrecken und deswegen müssen die immer die Restrollen vorher rausnehmen. Und die hatte ich mir unter den Nagel gerissen und habe die immer bei so Performance-Geschichten benutzt, um damit zu malen oder ins Publikum zu werfen. Und da drauf dann wie so ein Steg durchs Publikum mich von diesem Klopapier frei zu tanzen. Und darunter hatte ich eine beigefarbene Strumpfhose an, um androgyn irgendwie zu wirken. Nee, da hole ich meine Zündschnüre raus, die ich brauche für ein Stück, damit der Drache Feuer spuckt. Ja. Wir haben in dem Silvester 89, 90 haben wir eine Silvesterparty organisiert, die Bands von Freigang Firma Ich Funktion. Und wir haben die Räume vom neuen Forum am Kollwitzplatz, die durften wir nutzen. Und dann haben wir da eine richtig coole Party hingelegt. Und André ist noch nachts, der Sänger von Freigang, mit Chappi, mit meinem Lada Kombi zum Brandenburger Tor gefahren und sind durchs Brandenburger Tor als erstes Auto gefahren, durch einen Scherbenteppich früh um 5, als schon alle weg waren. Und als sie wiederkamen, wollten die betrunkenen Musiker diesen Raum nicht mehr verlassen und wollten den besetzen für den Rest ihres Lebens. Und ich habe denen dann erklärt, dass eine blöde Idee ist, weil oben drüber und links und rechts Leute wohnen. Und die Leute vom neuen Forum, die haben auch gebettelt schon, dass wir den Schlüssel zurückgeben sollen und da unsere Flaschen rausholen sollten und unsere leeren Kästen am nächsten Tag. Und dann haben wir beschlossen, wir gehen spazieren, Neujahrsspaziergang und suchen uns ein Haus, was passt für uns. Und dann haben sich die Sängerin von Freigang, Tatjana, und der Sänger von Freigang und der Sänger inzwischen von In Extremo, der hieß damals Noah, hatte der eine Band. Und Leo von der Tachles-Band und also ein Haufen Leute waren da und Fotografen und wir haben, nee Quatsch, bei der Besetzung war das. Und bei dem Spaziergang waren nur so sechs, sieben Leute da und da sind wir durch Mitte spaziert und haben halt den Eimer irgendwann gefunden in der Rosenthaler 68, alleinstehendes Haus, drei Stockwerke, ideal für so ein Kulturprojekt und Bandproberaum. Und dann haben wir uns verabredet, für den 17. Januar die Besetzung zu starten. Und ich habe 2 Tage vorher einen Flyer gedruckt, den haben wir dann vor 24 Stunden vorher verteilt, haben ein paar Leuten Bescheid gesagt, ein paar Presseleuten. Und dann waren wir bei der Besetzung vielleicht 20, 30 Leute. Und das dauerte ungefähr so 2 Stunden, dann kamen die ersten Polizisten oder nach einer Stunde. Und da gibt es eine schöne Fotoserie. Da sieht man, wie ich mit den Polizisten spreche und denen den Flyer erkläre. Und die zogen dann auch ganz betröppelt wieder ab, weil natürlich im Januar 1990 kein Polizist sich getraut hätte, irgendwas zu sagen. Also die waren froh, wenn sie nicht an der Laterne landeten. Irgendwie, die hatten alle richtig Angst. Also alle, die was mit Stasi und Polizei zu tun hatten, die haben sich 1990 bis 1992 extrem zurückgehalten. Also das waren ja so die Jahre der Anarchie. Zumindest in Ostberlin. Also am Ende gab es ja von der Hausbesetzergeschichte gab es 144 Besetzungen, die sich teilweise auch am runden Tisch trafen. Na, jedenfalls haben wir den Eimer insofern besetzt, indem wir gleich mit einer Party starteten und das dann nonstop eigentlich bis zur Räumung nach 13 Jahren immerhin. Und das dauerte keine Woche, da wurde das Haus immer voller und alle wollten in diesem Haus mitmachen. Und irgendwann haben wir dann den Riegel vorgeschoben und haben gesagt, das Haus ist zu klein für noch mehr Bands, das reicht gerade mal für Freigangfirma und Ich-Funktion. Und die Tachlis-Band, also Tachlis war ja eigentlich eine Band erst und nicht ein Haus, die wollten da auch proben und dann war das halt viel zu eng und dann haben wir gesagt, naja, kommt, lass uns doch noch mehr besetzen. Und dann kam Leo, glaube ich, und Franka Silberstein auf die Idee, doch die alte Kamera zu besetzen, wohl Franka Silberstein hatte irgendwie einen Schlüssel dafür oder Leo Kondeine. Und dann haben wir die Tachlis besetzt, 14.02. und haben uns da nach einer Woche oder nach 14 Tagen haben sich die Leute aus dem Eimer halt zurückgezogen von dieser Besetzung, haben nur sozusagen die erste Phase mitgemacht und haben dann dem Projekt aber immerhin den Namen Tachlis gegeben, was der Name einer experimentellen Band aus Ost- und West-Berlinern war, zumal die West-Berliner waren aber fast alle ausgewanderte Ost-Leute. Und weil kein besserer Name da war, hat irgendwann jemand diesen Bandnamen an die Tachlis-Ruine geschrieben und somit hieß dann plötzlich das Haus Tachlis. Das wisst von den ganzen Besetzern, die da am Ende da waren, wusste das gar keiner mehr, wie das eigentlich mal entstanden ist. Aber so ist das halt mit den meisten Sachen. Also keiner von denen, die jetzt auf die Straße gehen, weiß noch, wer damals früher mal auf die Straße gegangen ist und überhaupt den Mob mobilisiert hat. Also ich würde auch nicht nochmal eine Revolution lostreten, weil irgendwie ist das Volk, glaube ich, zu dumm für das, was danach kommt.